So, jetzt fangen wir ein neues Buch an. Das liegt hier schon die ganze Zeit auf dem Tisch und das habe ich noch nicht gelesen. Das kenne ich nur als Film. Und zwar ist es Emil und die Detektive. Das Buch fängt auch nicht direkt mit der Geschichte an, sondern mit einer Einleitung, in der erstmal alle, die in diesem Buch wichtig sind, vorgestellt werden. Und da ist erstens Emil persönlich. Da ist erstens einmal Emil selber. In seinem dunkelblauen Sonntagsanzug, er zieht ihn gar nicht gerne an und nur wenn er muss. Blaue Anzüge kriegen so grässlich leicht Flecken. Und dann macht Emils Mutter die Kleiderbürste nass, klemmt den Jungen zwischen ihre Knie, putzt und bürstet und sagt stets, Junge, Junge, du weißt doch, dass ich dir keinen anderen kaufen kann. Und dann denkt er immer erst, wenn es zu spät ist, daran, dass sie den ganzen Tag arbeitet, damit sie zu essen haben und damit er in die Realschule gehen kann. Zweitens, Frau Friseuse Tischbein, Emils Mutter. Als Emil 5 Jahre alt war, starb sein Vater, der Herr Klempnermeister Tischbein. Und seitdem frisiert Emils Mutter und onduliert und wäscht Ladenfräuleins und Frauen aus der Nachbarschaft die Köpfe. Außerdem muss sie kochen, die Wohnung in Ordnung halten und auch die große Wäsche besorgt sie ganz allein. Sie hat den Emil sehr lieb und ist froh, dass sie arbeiten kann und Geld verdienen. Manchmal singt sie lustige Lieder, manchmal ist sie krank und Emil brät für sie und sich Spiegeleier. Das kann er nämlich. Beefsteak braten kann er auch. Mit aufgeweichter Semmel und Zwiebeln. Drittens, ein ziemlich wichtiges Eisenbahnabteil. Der Zug, zu dem dieses Coupé gehört, fährt nach Berlin. Und voraussichtlich werden in dem Abteil schon in den nächsten Kapiteln merkwürdige Dinge passieren. So ein Eisenbahnabteil ist eben doch eine seltsame Einrichtung. Wildfremde Leute sitzen hier auf einem Häufchen und werden miteinander in ein paar Stunden so vertraut, als kennten sie sich seit Jahren. Manchmal ist das ja ganz nett und angebracht, manchmal aber auch nicht. Denn wer weiß, was es für Menschen sind. Viertens, der Herr im steifen Hut. Niemand kennt ihn. Nun heißt es zwar, man solle von jedem Menschen, ehe er das Gegenteil bewiesen hat, das Beste annehmen. Aber ich möchte euch doch recht herzlich bitten, in dieser Beziehung etwas vorsichtig zu sein, denn Vorsicht ist, wie es so schön heißt, die Mutter der Porzellankiste. Der Mensch ist gut, hat man gesagt, nun, vielleicht ist das richtig, doch man darf es ihm nicht zu leicht machen, dem guten Menschen, sonst kann es plötzlich passieren, dass er schlecht wird. Fünftens. Ponyhütchen, Emils Cousine. Das kleine Kind auf dem kleinen Fahrrad ist Emils Cousine aus Berlin. Manche Leute behaupten, es heißt nicht Cousine, sondern Base. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist, aber ich nenne meine Cousinen nicht Basen, sondern Cousinen. Und bei Tischbeins ist es genauso. Aber natürlich, wem es nicht passt, der kann das Fremdwort ja durchstreichen und stattdessen Base drüber schreiben oder drunter schreiben. Deswegen werden wir uns nicht zanken. Im Übrigen ist Ponyhütchen ein reizendes Mädchen und heißt eigentlich ganz anders. Ihre Mutter und Frau Tischbein sind Schwestern und Ponyhütchen ist bloß ein Spitzname. Sechstens, das Hotel am Nollendorfplatz. Der Nollendorfplatz liegt in Berlin und am Nollendorfplatz liegt, wenn ich mich nicht zufällig irre, das Hotel, in dem verschiedene Personen der Geschichte zusammentreffen, ohne sich die Hand zu geben. Das Hotel. Ja, wir haben Montagmorgen 9 Uhr und hier gehen gerade einige, ich nehme an, Schulkinder an einem Fenster vorbei, das nicht am Nollendorfplatz liegt. Also, das Hotel kann aber auch am Wittenbergplatz stehen. Vielleicht sogar am Fährberliner Platz. Das heißt, ich weiß ganz genau, wo es steht. Aber der Wirt kam zu mir, als er hörte, dass ich ein Buch über die Sache schreibe und sagte, ich solle doch den Platz nicht nennen. Denn es sei begreiflicherweise, sagte er, für sein Hotel keine Empfehlung, wenn man erführe, dass darin solche Leute übernachten. Das sah ich denn ein. Und dann ging er wieder. Siebtens, der Junge mit der Hupe. Gustav heißt er. Und im Turnen hat er die blanke 1. Was hat er sonst noch? Ein verhältnismäßig gutes Herz und eine Hupe. Alle Kinder im Viertel kennen ihn und behandeln ihn, als wäre er ihr Präsident. Wenn er durch die Höfe rennt und auf die Hupe drückt, dass sie laut heult, lassen die Jungen allens stehen und liegen, prasseln die Treppe herunter und fragen, was los ist. Meist stellt er dann nur zwei Fußballmannschaften zusammen und sie ziehen auf den Spielplatz. Mitunter dient die Hupe aber auch anderen Zwecken. So zum Beispiel bei der Sache mit Emil. Achtens, die kleine Bankfiliale. In allen Stadtteilen haben die großen Banken ihre Zweigstellen. Dort kann man, wenn man Geld hat, Aktienkäufe in Auftrag geben und wenn man ein Konto hat, Geld holen. Auch Schecks kann man einlösen, wenn sie nicht zur Verrechnung gehen. Manchmal kommen auch Lehrlinge und Laufmädchen hin und wollen für 10 Mark 100 10-Pfennigstücke haben, damit ihre Kassiererin Kleingeld zum Herausgeben hat. Und wer Dollars oder Schweizer Franken oder Lire in deutsches Geld umgetauscht haben will, kriegt sie hier gewechselt. Sogar nachts kommen die Leute zuweilen in die Bank, obwohl dann niemand da ist, der sie bedienen kann. Deswegen bedienen sie sich dann selber. Neuntens, Emils Großmutter. Sie ist die fidelste aller Großmütter, die ich kenne. Dabei hat sie ein Leben lang nichts als Sorgen gehabt. Manchen Menschen macht eben das Lustigsein nicht die geringste Mühe. Für andere ist es dagegen eine anstrengende, ernste Angelegenheit. Früher wohnte Emils Großmutter bei seinen Eltern. Erst als der Klempnermeister Tischbein gestorben war, zog sie zu ihrer anderen Tochter nach Berlin. Denn Emils Mutter verdiente zu wenig, als dass drei Leute davon hätten leben können. Nun wohnt die alte Frau in Berlin und in jedem Brief, den sie schreibt, steht zum Schluss: Mir geht's gut, was ich von euch auch hoffe. Zehntens, die Setzerei der großen Zeitung. Alles, was geschieht, kommt in die Zeitung. Es muss nur ein bisschen außergewöhnlich sein. Wenn ein Kalb 4 Beine hat, so interessiert das natürlich niemanden. Wenn es aber 5 oder 6 hat, und das kommt vor, so wollen das die Erwachsenen zum Frühstück lesen. Wenn Herr Müller ein anständiger Kerl ist, so will das niemand wissen. Aber wenn Herr Müller Wasser in die Milch schüttet und das Gesöff für süße Sahne verkauft, dann kommt er in die Zeitung. Da kann er machen, was er will. Seid ihr schon einmal nachts an einem Zeitungsgebäude vorbeigekommen? Da klingelt's und tippt's und rattert's, da wackelt die Wand. Und die Geschichte fängt nun endlich an.